Spiel. Jeden Tag die gleiche Scheiße auf dieselbe Art und Weise lauf und mein Leben bleib liegen, anstatt zu stehen zu leben, mit dem Wissen, dass sie mich übersehen. Auch wenn ihr anders denkt, ich hab es mir nicht ausgesucht. Zeitlos mein Leben, eine kurze Geschichte, kein Buch. Und das Verlangen nach Glück zu streben bleibt eine Illusion, vielmehr ein Tagtraum. Verletzung, Enttäuschung, eine lieblose Zeugung. Panik in mir, die Angst die kommt hoch, ich greif zu Stift und so bleibt Papier. Rap-Therapie, Musik, Dipper am Gym, Beam, mach die Augen zu und flieg. Das Leben in der alten Zeit trennt mich noch viel zu sehr von der aktuellen Gegebenheit. Lässt mich erfrieren im warmen Sommerregen. Ihr werdet es nie verstehen. Ich hab es nicht gewollt, nun ist es so. Macht euer Ding, lasst mich in Ruhe. 18 Jahre lang war es euch egal, was ich tat. Es ist zu spät, ich brauch euch nicht, bitte geht euren Weg. Ich hab es nicht gewollt, nun ist es so. Macht euer Ding und lasst mich in Ruhe. Dieser akustische Brief ist ein Ebenbild meiner Seele. Zu tief ist der Brunnen der schmerzenden Gefühle. Ich hab es nicht gewollt, so zu werden wie ich bin. Ein trauriges Kind, das nach Elternliebe ringt. Wenn die Zeit stehen zu bleiben scheint und du gerade weinst, dann weinst du für die Ewigkeit. Doch es ist zu spät, es ist vorbei. Ich brauch euch nicht, bitte geht euren Weg. Warum hab ich nichts bekommen zu Weihnachten? Warum war es immer falsch, wenn ich anfing zu lachen? Warum mache ich Schuld an allen, um nur einige Beispiele zu nennen? Ich hab es nicht gewollt, nun ist es so. Macht euer Ding, lasst mich in Ruhe. 18 Jahre lang war es euch egal, was ich tat. Es ist zu spät, ich brauch euch nicht, bitte geht euer Weg. Ich hab es nicht gewollt, nun ist es so. Macht euer Ding und lasst mich in Ruhe. Ich hab es nicht gewollt, nun ist es so. Macht euer Ding, lasst mich in Ruhe. 18 Jahre lang war es euch egal, was ich tat. Es ist zu spät, ich brauch euch nicht, bitte geht euren Weg. Ich hab es nicht gewollt, nun ist es so. Macht euer Ding und lasst mich in Ruhe.